mir klar, ich krieg ein tolles Abitur. Irgendwann wurde ich schlecht, denn ich vergaß so oft zu lernen. Die Welt ist eben doch gerecht, ich wollte konnte mich nicht beschweren. Ein Abschluss mit 3,8, wo soll ich damit hin? Die Lösung kam mir über Nacht und mein Leben hatte Wiedersehen. Weil ich so doof wie Scheiße bin, will mich keiner haben. Doch da gibt's einen Job für Idioten, da braucht man nicht lang fragen. Ich bin ein Polizist, weil das so super ist, den nehmen einfach jeden. Jeden dummen Vollidiot, der so nichts bringt in seinem Leben. Denn die, die was im Kopf haben, die wollen da gar nicht hin. Drum nehmen die die größten Trottel, so wie ich einer bin. Ab heute mach ich mich von alles und frei, denn ich geh jetzt zur Polizei. Ich werd Polizist, weil das so super ist. Hey! Wir gehen jetzt zur Polizei, wir werden Polizist, weil das so super ist.